In der DVJK wurde eine Spitzentechnologie für präzise organische Synthese von Rigetronat entwickelt. Der Stoff Rigetronat wird in nur wenigen Ländern der Welt hergestellt und gilt als der beste Knochenstoffwechselaktivator des 21. Jahrhunderts, weil er durch die Steigerung der Mineralmenge im Knochen die Osteoalgie beseitigt oder lindert, sowie den Bruch und der Deformation des Knochens vorbeugt bzw. sie behandelt. Den Forschern der Kim-Il-sung-Universität, die die Technik vervollständigt haben, wurden jüngst die Erfindermedaillen und Urkunden von der WIPO verliehen.